Gut, ja, die letzte Einheit dieser Ringvorlesung trägt den Titel Kritische Theorie und Postmoderne. Und ja, diese Einheit ist ein wenig sozusagen als Antwort und Kritik auf eine Lehrveranstaltung von Alex Demirovic in einer Ringvorlesung auch über die kritische Theorie geplant gewesen. Der hat die im Herbst letzten Semesters gehalten. Und es ist insofern eine Kritik daran, an dem, was er da vorgetragen hat, weil seine These, die er präsentiert hat in seiner Vorlesung, der Poststrukturalismus, namentlich die Überlegungen Foucaults, stünden in einer Traditionslinie mit der kritischen Theorie und seien sogar so etwas wie eine Radikalisierung der Gedanken der kritischen Theorie. Und ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, diese These etwas auseinanderzunehmen und zu kritisieren. Darum wird es zunächst einmal im ersten Teil gehen, den ich vortragen werde. Und wir sind ja jetzt drauf gekommen, dass dadurch, dass wir uns jetzt mit Foucault auseinandersetzen, diese Lehrveranstaltungseinheit ungewollt einen Anstrich einer Jubiläumsvorlesung bekommt, wie es wahrscheinlich mehrere ähnliche Sachen gibt und Beiträge in den Medien geben wird, denn heute ist der 25. Todestag Foucaults. Mit der üblichen Problematik von Jubiläumsbeiträgen behaftete Beiträge wird weder den Medien noch der akademischen Öffentlichkeit erspart bleiben. Aber das wollen wir hier nicht machen, wir wollen genau diese These von Demirovic schon mal kritisieren. Denn diese Auseinandersetzung ist unserer Meinung nach notwendig. Also weniger, weil es jetzt darum geht, irgendwie einen Schulstreit auszufechten, in dem schon ein vorher eingenommener Standpunkt verteidigt wird oder in dem man irgendwelche akademischen Distinktions- und Profilierungsbedürfnisse befriedigt, sondern weil der kritischen Theorie in der Form, wie sie Horkheimer und Adorno vertreten haben, doch einiges an Gewalt angetan werden muss, bis sie dazu taugt, als historische Vorstufe des Denken Foucaults zu dienen. Was jetzt an einigen Zitaten, die hoffentlich nicht in eine zu sehr große Zitatenschlacht ausarten werden, gezeigt werden soll. Dann soll es noch sozusagen ein bisschen im zweiten Teil um den Unterschied eben einer kritischen Theorie und dem Poststrukturalismus Foucaultscher Prägung in Bezug auf die Kategorie des Individuums und seines Verhältnisses gegenüber dem Kollektiv gehen. Und zwar soll das also beispielhaft an Bemerkungen von Foucault zu verschiedenen politischen Bewegungen gezeigt werden, unter anderem auch, denn diese Vorlesung ist ja auch wieder eigentlich nicht ganz beabsichtigt, von aktuellen Bezügen geradezu durchzogen. Also es soll auch um die Bemerkungen von und die Beobachtungen von Foucault zu der Revolution im Iran 1979 gehen. Also daran soll ein bisschen so das Verhältnis, die Vorstellungen, die der Foucault von so politischen Bewegungen gehabt hat, kurz skizziert werden. Und dann wird Alex Gruber noch ein wenig über die Weiterentwicklung des Poststrukturalismus bei Denkern wie Derrida und Butler und noch irgendjemanden, oder war es das dann schon, was erzählen. Nun aber fangen wir an mit dem Verhältnis der kritischen Theorie und Foucault. Es gibt schon eigentlich eine längere Kritik der kritischen Theorie an Foucault. Auf diese Geschichte dieser ganzen Diskussion soll jetzt nicht im Detail eingegangen werden. Ich werde das jetzt nur ganz kurz streifen. Es finden sich Themenvorschläge zu dieser ganzen Diskussion und auch die dazugehörigen Texte, wo diese Diskussion ausgefochten wurde, werden sich dann auf der Homepage finden, und diese ganzen Geschichten bieten sich natürlich für Essay-Themen geradezu an. Also es gibt da schon eine längere Geschichte. Es hat schon in den 70er Jahren eine Kritik des Adorno-Schülers Alfred Schmidt an Foucault und am Strukturalismus überhaupt gegeben. Und es hat auch Ende der 90er Jahre in der Jungle World, das ist eine, wer es nicht kennt, deutsche Wochenzeitung, eine Diskussion gegeben, eben wo so kritische Theorie und sozusagen Foucault, Foucaultianer, ja, Poststrukturalisten, diskutiert haben und Argumente ausgetauscht haben. Und wie gesagt, man kann sich diese Texte mal anschauen und vielleicht findet man ja doch ein schönes Essay-Thema dazu. Also es hätte schon eine relativ lange und längere Auseinandersetzung gegeben, über die man hätte, auf die man hätte Bezug nehmen können, über die man hätte diskutieren können, bevor man eben, wie Alex Demirovic das getan hat, zu postulieren, Adorno sei ein Vorläufer Foucaults gewesen. Aber das hat Demirovic nicht getan. Er hat es in seiner Vorlesung vorgezogen, die Auseinandersetzung Horkheimers und Adorno mit der Dialektik der Aufklärung auf ein Zitat eng zu führen: Aufklärung ist totalitär. Dieses Zitat gibt es natürlich in der Dialektik der Aufklärung, also in diesem Buch, wo sich eben Horkheimer und Adorno mit eben Fragen der Rationalität, und darauf werde ich jetzt dann noch gleich kommen, auseinandersetzen. Aber dass diese Engführung für Demirovic notwendig war, hat damit zu tun, dass nur, wenn man eben diese ganze Kritik oder Dialektik der Aufklärung auf dieses eine Zitat eng führt, nur dann passt diese Dialektik der Aufklärung und das Denken der kritischen Theorie mit Foucaults Gleichsetzung von Denken und Herrschaft und Erkenntnis und Macht zusammen. Also das ist ja so die Foucaultsche These, dass Erkenntnis und Macht und Denken und Herrschaft immer quasi automatisch identisch sind. Wenn man allerdings genau diese Engführung macht und quasi dem sozusagen aus der Dialektik der Aufklärung Foucault macht, dann geht aber genau die Dialektik der Aufklärung, um deren Ergründung es der kritischen Theorie geht, verloren und es wird genau diese Dialektik verschwiegen. Bei Horkheim und Adorno ging es ja darum, durch eine Reflexion auf die regressiven Momente der Aufklärung genau die Aufklärung zu retten. Denn für die beiden war klar, dass, wie sie schreiben, die Freiheit in der Gesellschaft von aufklärendem Denken untrennbar ist. Das heißt, es ist eben nicht so, dass gesagt wird, Aufklärung und Herrschaft oder eben Denken und Erkenntnis und Macht ist alles eins, sondern es gibt da regressive Tendenzen, gegen die man auch denkenderweise vorgehen muss. Aber das, was für die beiden noch untrennbar war, nämlich die Freiheit in der Gesellschaft und aufklärerischen Denken, diese Trennung vollzieht nun aber Foucault, und die Folgen davon werde ich jetzt dann auch noch zu zeigen versuchen, und von dieser Trennung ist auch Demirovic begeistert, wenn er in einem Aufsatz, in einer der letzten Ausgaben der Pokla, dieser soziologischen, politikwissenschaftlichen Vierteljahreszeitschrift, zustimmend meint, Foucault ginge es, Zitat, um die Öffnung für Erfahrung, sodass sich die Texte, also in dem Fall geht es um die Texte von Marx, mit Leidenschaft einem neuen Mythos, einer neuen Spiritualität verbinden können. Also dieses Durchstreichen der Reflexion und das Aufgehen der Aufklärung in Spiritualität und Mythos, das wird uns bei der Behandlung der Analysen Foucaults über die, also der politischen Bewegungen noch einmal begegnen. Wenn man aber jetzt jenseits einer Kritik an dem, was Alex Demirovic in seiner Vorlesungseinheit gesagt hat, etwas über Foucault und das Verhältnis zur kritischen Theorie aussagen, muss man einmal bei Foucault nachlesen. Und um dieses Verhältnis darzustellen, wie es Foucault gesehen hat, was ja ganz aufschlussreich ist, möchte ich mich auf ein Gespräch beziehen, das er Ende 1978 mit Duccio Trombadori führte. Weil der hat genau Foucault nach seinem Verhältnis zur kritischen Theorie befragt. Also auch da sieht man schon, diese Diskussion gibt es ja schon länger, wie dieses Verhältnis ist. Und Foucault meint zunächst, die Frankfurter Schule, wie er die kritische Theorie nennt, habe in Frankreich wenig Beachtung gefunden und das bedauert er und erzählt dann von seiner Erfahrung mit der Lektüre. Also er sagt, ich hatte einige Texte von Horkheimer gelesen, die aus einem breiteren Diskussionszusammenhang hervorgegangen waren. Ich begriff nicht recht, worum es dabei ging, verspürte aber eine gewisse Nachlässigkeit im Umgang mit dem analysierten historischen Material. Heute habe ich begriffen, dass die Repräsentanten dieser Schule, früher als ich, Thesen vertraten, die auch ich seit Jahren geltend zu machen versuche. Also zunächst streut Foucault der kritischen Theorie einmal Rosen, er verweist auf Parallelen, aber wenn er dann weiterspricht, dann tauchen schon einige, sozusagen, dann fängt es schon an, sich zu spießen und es tauchen einige Missverständnisse auf. Weil er fährt fort: Was mich betrifft, so glaube ich, dass die Philosophen dieser Schule Probleme gestellt haben, mit denen wir uns immer noch abmühen. Insbesondere das der Machteffekte in Verbindung mit einer Rationalität, die sich historisch, geografisch im Abendland vom 16. Jahrhundert an definiert hat. Also so weit geht auch noch das Rosenstreuen. Allerdings kann man natürlich da schon einwenden, dass gewissermaßen Foucault da schon der kritischen Theorie das eigene Programm unterschied. Denn in der Dialektik der Aufklärung geht es ja nicht nur um die Aufklärung jetzt in dem engen Sinne dieser philosophischen Strömung, die eben mit zu Beginn der Neuzeit anzusiedeln ist, sondern große Teile des Buches geht es ja auch schon um die Antike, wie dieser umfangreiche Exkurs zu Odysseus und der Odyssee zeigt. Denn schon anhand der Interpretation des homerischen Epos wird gezeigt, wie das Subjekt sich durch Naturbeherrschung konstituiert, sich dabei aber auch selbst als Natur beherrschen muss und so eben genau diese Herrschaft auf es selbst zurückschlägt. Also ich weiß nicht, ob das schon in der Vorlesung, wo es über die kritische Theorie und die Dialektik der Aufklärung im Speziellen gegangen ist, beschrieben wurde. Es gibt da dieses berühmte Bild vom Odysseus, der eben so als das sich konstituierende Subjekt interpretiert wird, der mit seinen Gefährten bei den Sirenen vorbeirudert. Also die Sirenen werden so als Natur, die quasi das Subjekt wieder zurückholen will und dem das Subjekt ja auch irgendwie verfallen ist, beschrieben. Um aber quasi als Subjekt bestehen zu bleiben, muss sich um quasi die ganze Geschichte zu überleben, muss sich Odysseus selber sozusagen taub machen, Ruderer, seine Gefährten müssen sich taub machen, damit sie rudern können und nicht dem Gesang der Sirenen verfallen, und der Odysseus selbst bindet sich an den Mast, um quasi nicht auch nicht dem Gesang zu verfallen und in sein Verderben ins Wasser zu springen. Also genau in diesem Bild versucht eben Adorno anhand einer Interpretation der Odyssee genau diese Subjektkonstitution eben, wie ich versucht habe darzustellen, dass sich eben über Naturbeherrschung konstituiert, diese Naturbeherrschung aber auf das Subjekt selber zurückschlägt, darzustellen. Und dabei geht es jetzt Adorno und Horkheimer nicht darum, dass sich eben ein Diskurs durchsetzt, eine Rationalität, wie Foucault gesagt hat, die sich offenbar selbst definiert sozusagen, sondern in der Interpretation der Odyssee, verweist in den einzelnen Abenteuern, die beschrieben und interpretiert werden, auch immer auf den Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur. Wenn zum Beispiel eine andere Episode aus der Odyssee, die mit den Lotophagen, das sind so die Lotusesser, deren Speise den Essenden alles vergessen macht, und so verliert er auch wieder seinen Subjektstatus. Und genau diese Geschichte wird von Adorno interpretiert als Versuchung der, Zitat, Regression auf die Phase des Sammelns von Früchten der Erde wie des Meeres, älter als Ackerbau, Viehzucht und selbst Jagd, kürzer als jede Produktion. Das heißt, es ist eben, gibt immer diese Rückbindung auf eben diesen Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur. In diesem Hinweis darauf, dass der Mensch eben auch ein Naturwesen ist, das sich eben produzieren muss oder sich mit der Natur auseinandersetzen muss, in diesem Hinweis wittert aber Foucault schon das Problem des marxistischen Humanismus, wie er es nennt, indem er auch den Kardinalfehler der kritischen Theorie sieht. Und er sitzt dabei auch einem durchaus verbreiteten Missverständnis darüber, was denn die Kritik der Aufklärung bei Horkheimer und Adorno will, sitzt er diesem Missverständnis auf. Denn er meint dazu, also das ist wieder aus diesem Interview, wo überhaupt generell so ganz zentrale Punkte schön zusammengefasst sind, deswegen habe ich das also aus dem Foucault'schen Denken sehr schön zusammengefasst sind, deswegen bediene ich mich dieses Gesprächs auch ziemlich ausgiebig. Also er sagt da, Nun scheint mir, dass die Vorstellung, die sich die Vertreter der Frankfurter Schule von dieser Erzeugung des Menschen durch den Menschen machten, wesentlich darin bestand, zu meinen, es müsste all das befreit werden, was in einem System, das Rationalität mit Repression verbindet, oder in einem Ausbeutungssystem, das mit einer Klassengesellschaft verbunden ist, den Menschen von seinem eigentlichen Wesen entfremdet hat. Hier macht sich Foucault seine Kritik, also zuerst macht er sich das Rosenstreuen sozusagen einfach, indem er einfach seine Position der kritischen Theorie unterschiebt. Hier macht er sich seine Kritik insofern einfach, als die kritische Theorie genau das nie behauptet hat. Im Gegenteil, die Anthropologie, also die von einem eigentlichen Wesen des Menschen schwadroniert, war immer auch Ziel der Kritik der kritischen Theorie. Und exemplarisch, da gibt es mehrere Stellen, aber eine Stelle aus der negativen Dialektik, wo Adorno schreibt, nicht zuletzt ist darum die Rede von der Selbstentfremdung unhaltbar. Sie ist, trotz ihrer besseren hegelschen und marxischen Tage oder um ihretwillen, der Apologetik anheimgefallen, weil sie mit Vatermiene zu verstehen gibt, der Mensch wäre von einem an sich Seienden, das er immer schon war, abgefallen, während er es nie gewesen ist und darum von Rückgriffen auf seine Arche nichts zu hoffen hat, als die Unterwerfung unter Autorität, gerade das ihm Fremde. Also der Unterschied zwischen Foucault und der kritischen Theorie besteht also nicht jetzt in der Ablehnung, dass es so etwas wie ein ursprüngliches Wesen des Menschen gäbe, sondern vielmehr in der Frage, ob denn ein vernünftiger Zustand, in dem Natur und Subjekt versöhnt wären, denkbar ist und ob der überhaupt wünschenswert ist, weil das ist bei Foucault auch die Frage, weil nicht einmal die Frage, bei Foucault ist das nämlich nicht der Fall. Er ist ja auch bekannt geworden für seine These vom Tod des Subjekts und vom Tod des Menschen, denn er schließt ja das, also eines seiner großen Bücher, Die Ordnung der Dinge, mit der Bemerkung, der Mensch, also das Subjekt, sei eine junge Erfindung, eine bloße Wirkung einer Veränderung in den fundamentalen Dispositionen des Wissens, wie er schreibt, und würden diese Dispositionen durch irgendein Ereignis verändert werden, so wettet er, dass, jetzt kommt wieder das berühmte Zitat, der Mensch verschwinden wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Und in dem Gespräch bringt er diese Formel auch noch einmal, also bringt er das, was er da beschreiben will, noch einmal auf die Formel vom Tod des Menschen, und damit will er, schreibt er, allem ein Ende setzen, dass dieser Erzeugung des Menschen durch den Menschen eine feste Erzeugungsregel ein wesentliches Ziel vorgeben will. Es soll also kein wesentliches Ziel geben, unermüdlich und endlos löst eine Subjektivität die andere ab und dieser Wechsel wird zum Selbstzweck, zu einem ewigen Prozess, in dessen Mühlen das Subjekt gerät. Und dieser Prozess, den er da beschreibt, hat natürlich sowas wie mit Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Also Foucault beschreibt das so, diese Serie von Subjektivitäten wird niemals zu einem Ende kommen und uns niemals vor etwas stellen, das der Mensch wäre. Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Er tritt ständig in einen Prozess ein, der ihn als Objekt konstituiert und ihn dabei gleichzeitig verschiebt, verformt, verwandelt und der ihn als Subjekt umgestaltet. Und hier fährt er dann fort, sieht er ja an sich richtigerweise, wenn auch aus den falschen Gründen, eine Unvereinbarkeit mit der Frankfurter Schule. Aber diese Unvereinbarkeit besteht weniger, wie er meint, wie gesagt, weil die Frankfurter Schule dem wahren Wesen des Menschen irgendwie nachlaufen würde, sondern weil sie, in dem Punkt gut materialistisch, gegen das Opfer, das sich in die Mühlen dieses Prozesses kommen, steckt, protestierte. Und es eben nicht als schicksalshaft gegeben sah, dass dieser Prozess ewig werden muss, da er aus der Form der Vermittlung von Gesellschaft und Natur entspringt. Also selbst in so Büchern wie der negativen Dialektik, die ja als so schwierig verschrien sind, bezieht sich Adorno auch sozusagen auf genau dieses, er macht das an einer Kritik des Rollenbegriffes auf, dass der Mensch eben genau diesen Rollen unterworfen wird, so wie er bei Foucault eben von einer Subjektivität in die andere wechseln muss. Das befreite Ich, nicht länger eingesperrt in seine Identität, wäre auch nicht länger zu Rollen verdammt. Was gesellschaftlich bei radikal verkürzter Arbeitszeit an Arbeitsteilung übrig bliebe, verlöre den Schrecken, die Einzelwesen durch und durch zu formen. Diesen Hinweis auf den Produktionsprozess kann sich aber Foucault schon deshalb nicht erlauben, da er sonst auf die Idee gestoßen werden könnte, dass sein Wandel der Subjektivitäten, den er da beschreibt, also diese endlose Kette von Subjektivitäten, die sich davon immer ändern, das gedankliche Anschmiegen an die Dynamik des Verwertungsprozesses des Kapitals ist. Die Empörung aber darüber, was von diesem Prozess dem quälbaren Leib, wie das Adorno des Öfteren mit einem Wort von Brecht gesagt hat, also dem quälbaren Leib, dem menschlichen Natursubstrat angetan wird, und diese Empörung, die bei Adorno zentral ist, wird bei Foucault, der diesen Prozess eben als unendliche und unausweichliche Wiederholung des Grundsätzlichen immer Gleichen sieht, das Gerät zu einer Glorifizierung des Opfers. Denn um die Dynamik des Wechsels der Subjektivitäten anzutreiben, braucht es Opferbereitschaft, und die Faszination für diese sollte alle Stellungnahmen Foucaults zu den politischen Bewegungen, um die es jetzt noch kurz gehen wird, prägen. Denn nach seiner Logik, also nach Foucaults Logik, kann ja Denken und Gesellschaftskritik keinen Maßstab zur besseren Praxis bieten. Ja, politische Überlegungen werden bei ihm, das werde ich jetzt dann gleich noch mit einem Zitat belegen, werden bei ihm nur noch ein Mittel zum Zweck, um Leute zu mobilisieren, um quasi, ja, auch ein bisschen zum Selbstzweck. So beschreibt er anhand, er beschreibt das anhand eines Kommentars zu den Studentenunruhen 1968 in Tunesien, deren Zeuge er wurde. Also er schreibt da: Ohne eine politische Ideologie oder eine politische Weltanschauung wäre der Kampf zweifellos nicht ausgebrochen, also eben diese Unruhen. Dagegen waren die Exaktheit der Theorie und ihre Wissenschaftlichkeit völlig zweitrangige Fragen, die eher als Trugbild dienten, denn als Anweisung zu korrekten und richtigen Verhalten. Also der Inhalt der Überlegungen und der Inhalt der Analysen und der Inhalt auch der Kritik letztendlich ist egal, sie muss nur als Schmiermittel fungieren, und das eben der Kampf ausbricht letztendlich. Und er stellt dann weiter die Frage, was ihn an diesen Studentenunruhen so fasziniert hat: Was kann in der heutigen Welt bei einem Individuum die Lust, die Neigung, die Fähigkeit und die Möglichkeit zu einem unbedingten Opfer wecken, ohne dass man darin den geringsten Wunsch nach Macht und Gewinn vermuten könnte? Das war es, was ich in Tunesien gesehen habe, den Beweis für die Notwendigkeit des Mythos, einer Spiritualität, die Unerträglichkeit bestimmter Situationen, die Kapitalismus, Kolonialismus und Neokolonialismus hervorrufen. Wohlgemerkt, es geht ja keineswegs darum, dass Menschen, die ihre Situation verbessern wollen, weil sie eben unter Kapitalismus oder anderen Sachen leiden, sich eben die Gründe ihres Elends überlegen und dann etwas dagegen tun. Hier geht es um ein unbedingtes Opfer, das sagt er auch, das gerade an keinem Gewinn, wie zum Beispiel eben besseren Lebensumständen, das an keinen Gewinn, wie zum Beispiel bessere Lebensumstände geknüpft sein darf, weil dann wäre es ja kein unbedingtes Opfer mehr. Und nebenbei, diese Rede vom massenmobilisierenden Mythos, dessen Inhalt egal sei, macht aus Foucault einen direkten Nachfolger, in dem Punkt auf alle Fälle, des Theoretikers Georges Sorel, der vom Mythos des Generalstreiks schließlich zu dem der Nation kam und der in den 20er Jahren, also Anfang der 20er Jahre, von Mussolini sehr geschätzt wurde. Wenn also heute in der Prokla Demirovic gerade in diesem Mythos, wie ich am Anfang gemeint habe, und in dieser Spiritualität, das wieder aufzugreifende Moment Foucaults sieht, dann sollte das einem zu denken geben. Da es also keine inhaltlichen Maßstäbe mehr geben kann, an denen eine politische Bewegung eingeschätzt werden soll, wird für Foucault auch die Opferbereitschaft überhaupt schon zum Maßstab, wie er eben die politischen Bewegungen einschätzt. Denn er fährt in diesem Interview auch fort, nachdem er eben diese Unruhen in Tunesien gesehen hat: Als er im Winter 68 nach Frankreich zurückkehrt, ist er, wie er schreibt, enttäuscht über die Proteste in Paris. Weil, und jetzt kommt wieder ein Zitat: Wie gewaltsam, wie leidenschaftlich die Kämpfe auch geführt worden sein mögen, sie hatten doch niemals denselben Preis, kosteten niemals dieselben Opfer. Also verglichen mit Tunesien. Und das ist schon, warum er enttäuscht ist von den Kämpfen: zu wenig Opfer. Schließlich war es dann auch die politische Spiritualität, also die Foucault an der iranischen Revolution 1979 und am politischen Islam faszinierte. In einer Reihe von Zeitungsartikeln wiederholte er seine Wertschätzung für das Projekt einer islamischen Regierung, wie sie Ayatollah Khomeini forderte. Er war fasziniert von der mobilisierenden Wirkung der Religion, also ein Zitat, sie transformiert tausende Formen der Unzufriedenheit, des Hasses, des Elends und der Verzweiflung in eine Macht. Dieser große politische Wille, darin setzte Foucault seine Hoffnungen, sollte auch verhindern, dass die Massenbewegung in politischen Parteien und deren Kalkulationen zerfällt. Also das ist sowas wie Kompromisse, eben alles, was zur Politik gehört, passiert. Und auch nach der und eben auch das auch noch nach der Flucht der Schars schon. Denn dieser Wille sollte irreduzibel, also unzerlegbar sein und mit den Formen von Politik, die Foucault mit der von ihm kritisierten Moderne in Verbindung brachte, brechen. Dass das Individuum bei dieser Begeisterung für diese Bewegung ignoriert wurde, versteht sich von selbst. Also diese Bewegung wurde von Foucault auch deshalb bewundert, weil in seinem Denken eben Moderne nur als Herrschaft fungiert, eben nur als Disziplinierungsmechanismus und ihm so auch es immer wieder, also es gibt in der Moderne überhaupt keine emanzipatorischen Momente und so steigen bei ihm prämoderne Gesellschaften immer besser aus als eben die modernen Gesellschaften. Das lässt sich, und das haben auch schon einige Leute herausgearbeitet, also es gibt dieses Buch über Foucault und die iranische Revolution, wo das auch durchaus schön teilweise herausgearbeitet ist. Also wenn man jetzt als Beispiel sein Buch über Wachen und Strafen hernimmt, wo er eben genau die Prozesse, wie eben Überwachungs- und Bestrafungsprozesse immer mehr internalisiert wurden, von der Folter zum Panoptikum sozusagen, wo dann eben alle sich gegenseitig bewachen. Körperliche Strafen sozusagen sind zwar schlimm, aber wirklich hinterhältig und wirklich eben in die internalisiert und deswegen viel schlimmer sind eben die modernen Disziplinierungsmaßnahmen. Und da ist immer auch, steckt immer schon eine gewisse Romantisierung der oder zumindest eine gewisse Blindheit gegenüber den, der Brutalität oder der, Gefährlichkeit der prämoderner Gesellschaften oder prämoderner Gesellschaften drinnen. Und so hat er dann eigentlich als er durchaus auch kritisiert wurde für seine Schriften zu der iranischen Revolution, also durchaus von Frauen, die iranischen Frauen, die halt das nicht so gesehen haben, dass das jetzt so ein großartiger Aufbruch ist, wenn sie plötzlich, weil sie unverschleiert sind, beschimpft werden, der hat er eigentlich auch nicht wirklich was argumentativ entgegentreten können. Gut, soweit der Einschätzung der Foucaults und Demirovics und seine Einschätzung der politischen Bewegungen. Jetzt, wie ist es mit dem Poststrukturalismus weitergegangen? Während Florian Ruttner ja den Begriff der Macht und den Begriff der Spiritualität aus dem Denken Foucaults jetzt versucht hat, so ein bisschen abzuhandeln, steht im Zentrum meiner Ausführungen ein anderer Begriff, der in poststrukturalistischen Gedankengebäuden eine zentrale Rolle spielt. Und der vor allem auch immer herangezogen wird, um eben so einen Gleichklang oder durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zwischen kritischer Theorie und Poststrukturalismus zu behaupten. Und zwar ist das der Begriff der Vielheit, des Besonderen, des Anderen. Ein Zitat aus Theodor W. Adornos Aphorismensammlung Minima Moralia wird eben da immer herangezogen, um diesen Gleichklang oder doch zumindest den gleichen Anspruch von kritischer Theorie und Poststrukturalismus zu behaupten. In dem Aphorismus Melange findet sich eine der wenigen Stellen, in denen Adorno einige Gedanken über den Zustand der befreiten, der versöhnten Gesellschaft formuliert. Diese Gesellschaft, so führt Adorno das an dieser Stelle aus, diese Gesellschaft, die versöhnte Gesellschaft, sei zu denken als, Zitat, der bessere Zustand, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Dieser Satz, so die entsprechende Ausführung, dieser Satz soll der Hinweis darauf sein, dass es der kritischen Theorie wie dem Poststrukturalismus um das Besondere ginge, um das Zerstreute, das Disparate. Ja, um einen zentralen Begriff zu verwenden, um das Andere. Dieser Satz also sei der Hinweis darauf, dass die kritische Theorie quasi eine Vorläuferin der Postmoderne sei. Insofern, als sich eben auch die kritische Theorie sich gegen Einheiten, gegen Allgemeinbegriffe gewendet habe, da eben diese Einheiten, diese Allgemeinbegriffe dem Besonderen, dem Anderen Gewalt antäten, indem sie es kategorisieren und vereinheitlichen und so in seiner Pluralität zerstören. So das Argument. dass jedoch alleine dieser oberflächliche Gleichklang der isoliert herausgenommenen Begriffe, also verschieden sein auf der einen Seite, um dieses Adorno-Zitat zu verwenden, der andere, das Besondere, das Viele auf der anderen Seite, auf der poststrukturalistischen Seite, dass also dieser oberflächliche Gleichklang dieser isolierten Begriffe noch keinerlei Hinweis auf einen möglichen Gleichklang der zugrunde liegenden Theorien gibt. Dies wird meiner Ansicht nach klar, wenn man sich einen anderen Text der kritischen Theorien näher betrachtet, der freilich von den postmodernen Adepten nicht zur Kenntnis genommen wird. Dies, wie ich denke, ausführen zu können, auch nicht ganz zufällig, denn dieser Text widerspricht in seiner Argumentation den Gedankengebäuden des Poststrukturalismus und der Postmoderne in ganz zentralen Punkten. Diesen Text, den ich da meine, ist Max Horkheimers Zum Problem der Wahrheit, den er 1935 in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht hat. Max Horkheimer schreibt in diesem Text, Zitat, dass jeder Begriff, also da geht es um diese Begrifflichkeiten oder um die Frage der Lösung der Begrifflichkeit, also er schreibt, dass jeder Begriff erst als Moment des theoretischen Ganzen seine Gültigkeit besitzt. Er kommt zu seiner eigentlichen Bedeutung erst, wenn über seine Verflechtung mit anderen Begriffen zur theoretischen Einheit fortgeschritten und seine Rolle, also die Rolle des Begriffs, darin in dieser theoretischen Einheit erkannt ist. Zitat Ende. Hier könnte, und wie ich finde, sollte auch, es bereits stutzig machen, dass genau jener Theoretiker, der eben gemeinsam mit Adorno die Dialektik der Aufklärung verfasst hat und mit dem Adorno eine lebenslange theoretische Zusammenarbeit verbunden hat, dass der in diesem Zusammenhang von einem theoretischen Ganzen, von einer theoretischen Einheit spricht, mit der die Begriffe vermittelt sein sollen und in deren Zusammenhang sie überhaupt erst Sinn ergeben. Dass dieser Denker, also dieser zentrale Denker für kritische Theorie, also keineswegs der Disparatheit als solcher das Wort redet, wie es von den postmodernen Theoretikern immer wieder nahegelegt wird. Horkheimers Ausführungen kulminieren an dieser Stelle in der Aussage, Zitat, losgelöst von einer bestimmten Theorie der Gesellschaft bleibt jede Erkenntnistheorie formalistisch und abstrakt. Verlassen wir also die Ebene des abstrakten Gleichklangs der Begriffe, also sozusagen, wo es nur um die Frage geht, um sozusagen das Verschiedensein, und wenden uns also den Gesellschaftstheorien zu, die kritische Theorie einerseits und den Poststrukturalismus andererseits charakterisieren und innerhalb derer sich meiner Ansicht nach auch nur etwas über den Charakter der verwendeten Begriffe und Begrifflichkeiten aussagen lässt. Die postmoderne Theoriebildung auf der einen Seite versteht sich als Generalangriff auf das, was ihr Logozentrismus, identitätslogische Denkform oder abendländische Metaphysik heißt. Ihr Anspruch und ihre Intention ist es, gegen jenes Denken anzugehen, das so etwas wie begriffliche Allgemeinheiten kennt, unter die eine Vielzahl von Einzeldingen subsumiert werden, da sie eben davon ausgeht, dass den Einzeldingen damit Gewalt angetan würde, dass sie ihrer Pluralität beraubt würden. Um genau jene Abhängigkeit der Vielheit, des Besonderen, von einem ihm durch die Logik aufoktroyierten Allgemeinen aufzulösen, sei es notwendig, die einheitlichen und identischen Begriffe zu dekonstruieren. Also sozusagen dieser Begriff der Dekonstruktion ist ja einer der zentralen, wenn nicht sozusagen der zentrale Begriff des Poststrukturalismus. Also sozusagen, wenn man das bei Derrida anschaut, da ist Poststrukturalismus und Dekonstruktion sind eigentlich synonyme Begriffe. Das ist sozusagen ein und dasselbe. Es ist eben auch jener Derrida, der in seiner Grammatologie schreibt, also was er unter Dekonstruktion versteht, und zwar versteht er darunter, dass alle Bedeutungen Schicht für Schicht abgetragen werden sollen, alle Bedeutungen, deren Ursprung in der Bedeutung des Logos liegt. Und so, indem eben diese Bedeutungen abgetragen werden und damit der Ursprung des Logos als ein falscher, als ein usurpatorischer freigelegt wird, so soll zu einem neuen Denken gekommen werden, einem, wie er das nennt, mehrdimensionalen Denken, dem Denken der Differenz an sich selbst. Und für dieses Denken, für dieses mehrdimensionale Denken erfindet Jacques Derrida ja sogar ein eigenes Wort, das der Differenz. Also das wird im Gesprochenen wird das nicht deutlich, und das ist sozusagen auch die ganz zentrale Absicht von Derrida. Also er schreibt das französische Wort der Differenz, das man mit E schreibt er mit A, um sozusagen zu sehen, es ist nur eine kleine Verschiebung, es ist eine Verschiebung, die sich auch im Gesprochenen nicht bis kaum darlegt, aber sozusagen trotzdem sei es eben genau diese Verschiebung ums Ganze, die eben sozusagen dieses neue Denken sozusagen charakterisieren würde. Wie diese Methode der Dekonstruktion zu denken ist, hat Derrida einmal in sehr komprimierter Form dargelegt. Und dieser Text, in dem man das getan hat, eignet sich eben meiner Ansicht nach in doppelter Weise für die heranzuziehen für die heutige Vorlesung. Also einerseits, weil er da eben in sehr komprimierter Form darlegt, und andererseits, weil das eine Rede ist, beziehungsweise die Verschriftlichung einer Rede, die Derrida 2001 gehalten hat, als er von der Stadt Frankfurt den Theodor W. Adorno-Preis verliehen bekommen hat, weil es also ein Text ist, in dem er sich ganz explizit mit der Frankfurter Schule, mit der kritischen Theorie auseinandersetzt. Was meines Wissens, zumindest in den Texten, die ich von Derrida kenne, das einzige Mal ist, in denen er das so explizit macht. Ich kenne sonst keine weitere Bezugnahme auf die kritische Theorie. Was nicht heißt, dass es die nicht gibt, aber mir ist sie nicht bekannt, sind zumindest in diesen zentralen Texten von ihm. Weder Differenz oder so spielt das keine Rolle. In dieser Rede führt Derrida aus, dass er seit Jahrzehnten Stimmen in sich vernehme und dass diese Stimmen ihm Folgendes sagten. Zitat: Weshalb solltest du nicht ein für alle Mal und in aller Deutlichkeit und in aller Öffentlichkeit die Verwandtschaft zwischen deiner Arbeit und der Adornos anerkennen? Ja, in Wahrheit die Schuld, in der du Adorno gegenüberstehst. Bist du nicht ein Erbe der Frankfurter Schule? Also sozusagen auch er stellt sich hier genau in diese Traditionslinie, sozusagen er sagt, er sei ein Erbe der Frankfurter Schule, und führt dann noch weiter aus, worin er dieses Erbe sieht, also worin dieses Erbe für ihn besteht. Und das führt er darin aus, also dies bestünde in einer Logik des adornischen Denkens, die der Logik der Dekonstruktion durchaus entspreche. Und diese Logik, so führt Derrida aus, versuche, Zitat, in quasi systematischer Weise das Schwache, Verwundbare, in welcher Gestalt es auch auftreten mag, diese wehrlosen Opfer vor der Grausamkeit, ja Gewaltsamkeit der traditionellen Interpretation in Schutz zu nehmen. Sie dem Zugriff jener philosophischen, metaphysischen, ja selbst dialektischen und kapitalistischen Übermächtigung zu entreißen, die sie zur Raison bringen will. Also sagen, er geht davon aus, es gibt dieses Schwache, das wird überwältigt durch die Logik, durch die dialektische Übermächtigung und so weiter, und dass dieses Schwache gäbe es, gelte es zu schützen. Dagegen wäre einzuwenden, dass Adorno und Horkheimer in ihrem Denken nie davon ausgegangen sind, dass es etwas Unmittelbares, ganz und gar Wehrloses gäbe, das von einer Logik quasi usurpiert werde und das in seiner Unmittelbarkeit vor äußerlicher Überwältigung zu beschützen sei. Kritische Theorie versucht natürlich der Verschlingung von Logik und Herrschaft nachzuspüren und diese in dieser Darstellung auch kritisch zu destruieren. Es ist ihr jedoch jederzeit klar, sozusagen jederzeit, während sie diesen Zusammenhang nachspielt, ist ihr jederzeit klar, dass der Kategorie der Logik nicht einfach eine abstrakte Gegenkategorie, etwa die der Dekonstruktion, entgegenzusetzen sei. Also dass es eben keineswegs möglich sei, eine Gegenkategorie aufzustellen, die die Befreiung wehrloser Opfer, wie Derrida das nennt, wehrloser Opfer aus den Klauen der logozentristischen Herrschaft erreichen könne. Dass also sozusagen das unmittelbar Besondere dem allgemeinen entrissen und als isoliertes, an sich selbst bestimmtes Prinzip existieren können, wie es Derrida mit seinem Begriff der Differenz behauptet. Diesem Versuch Derridas, das Erbe Adornos anzutreten, indem er das Denken der Vermittlung austreibt, diesem Versuch entgegengesetzt, sozusagen könnte man einen weiteren Aphorismus aus den Minima Moralia heranziehen, und zwar ist das der Aphorismus Vermächtnis, in dem schreibt Adorno diametral gegen den Versuch Derridas gewendet. Also nicht dagegen gewendet, weil es natürlich vorher passiert ist, aber sozusagen dem natürlich diametral entgegenstehend, so wäre es besser zu formulieren. Er schreibt da: Dialektisches Denken ist der Versuch, den Zwangscharakter der Logik mit deren eigenen Mitteln zu durchbrechen. Nicht anders lässt das Bestehende sich überschreiten als Vermöge des Allgemeinen, das dem Bestehenden selbst entlehnt ist. Ohne Logik wäre daraus zu schließen, das heißt, ohne eine Bestimmung und Ordnung der Begriffe kann es kein Denken geben. Also sozusagen Logik ist ein notwendiges Instrument des Denkens, gleichzeitig dürfen die Regeln dieser Logik jedoch nicht verabsolutiert werden. Vielmehr müssen sie, und genau das ist das Programm auch der Erkenntniskritik der kritischen Theorie. Vielmehr müssen sie eben selbstreflexiv ihre eigenen Bedingtheit, ihre Verflochtenheit mit der gesellschaftlichen Bewegung, ihre Verflochtenheit mit gesellschaftlicher Herrschaft innewerden, um diese geschichtliche Bewegung, diese gesellschaftliche Herrschaft transzendieren zu können. In der Dialektik der Aufklärung, und da schließe ich ein bisschen an das an, was Florian Rothenau in seinen einleitenden Worten schon gesagt hat, in der Dialektik der Aufklärung schreiben Adorno und Horkheimer, dass es darum ginge, Vernunft auf sich selbst anzuwenden, Zitat, die Aufklärung auf sich selbst besinnen zu lassen, um so den Bann der Herrschaft zu brechen. Meiner Ansicht nach, und ja, da stimme ich durchaus mit Florian Rutten überein, lässt sich damit also Demirovics These, die er eben letztes Semester in der Ringvorlesung aufgestellt hat, nicht halten. Eben sozusagen diese These, Florian Rutten hat es eh kurz ausgeführt, dass Adorno und Foucault in ihrer Aufklärungskritik übereinstimmen. Während für Foucault und mit ihm dem Poststrukturalismus die Aufklärung eine reine Disziplinierungsmaschinerie ist, beharrt kritische Theorie darauf, dass die durch die Aufklärung gesellschaftlich realisierte Freiheit, dass ohne die Emanzipation überhaupt nicht zu denken ist, ja, dass gerade die Aufklärung die Möglichkeiten und Begriffe überhaupt erst zur Verfügung stellt, mittels derer allgemein menschliche Emanzipation zu denken ist. Aber eben nicht, indem man diese Begriffe absolutiert, sondern indem man sie selbstreflexiv auf sich selbst anwendet. Kritische Theorie übt damit keineswegs per se Kritik am Begriff der Allgemeinheit. Wogegen sie sich aber sehr wohl wendet, ist die herrschende Allgemeinheit. Wogegen sie sich wendet, ist die herrschaftlich vermittelte Gesellschaft. Adorno kritisiert die Gesellschaft als, oder sozusagen diese falsche Allgemeinheit kritisiert er als das gesellschaftliche Unwesen, das den Einzelnen gewaltsam unter sich summiert, das den Einzelnen mitschleift und sich ihm gewaltsam gleichmacht, sodass nichts Verschiedenes mehr überlebt, wie er auch in jenem Aphorismus schreibt, den ich am Anfang zitiert habe, in dem Aphorismus Melange. In diesem Aphorismus, wie gesagt, das ist einer der wenigen Stellen ist, wo er so ein bisschen Gedanken über die befreite Gesellschaft macht. Und da wird ganz klar, dass eben gegen diese falsche Allgemeinheit, gegen die kritische Theorie sehr wohl andenkt, dass dieser falschen Allgemeinheit der Gedanke einer befreiten Gesellschaft entgegengesetzt wird und dass ohne diesen Gedanken, ohne den Gedanken dieser befreiten Gesellschaft, dieser wahren Allgemeinheit, der versöhnten Allgemeinheit, kritische Theorie auch nicht zu denken ist. Und insofern ist es dann durchaus auch bezeichnend, dass irgendwie eigentlich nur dieser eine Halbsatz aus diesem Aphorismus immer wieder zitiert wird, um da diesen Gleichklang zu behaupten, weil nämlich da eben vom Verschiedenen die Rede ist. Wenn man allerdings sich den ganzen Aphorismus durchliest, dann wird allein klar, dass allein schon aufgrund dieses Aphorismus das nicht so ganz zu halten ist, denn Adorno schreibt da, also dass es eben gegen die falsche Allgemeinheit die Differenzen als Schandmale betrachtet, als nicht identische Residuen, die noch nicht ganz durch die Totalität bestimmt sind, dass es eben gegen diese falsche Allgemeinheit gelte, durchzusetzen oder dagegen zu setzen, die, Zitat, Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Also auch hier sozusagen, es geht nicht darum zu sagen, die Differenzen an sich und als solche zur Geltung zu bringen, sondern es gelte um die Verwirklichung eines Allgemeinen, in der eben diese Differenzen versöhnt seien und in der es dementsprechend dann auch möglich sei, ohne Angst verschieden zu sein. Kritische Theorie reflektiert also auf das herrschaftliche Moment in der Vermittlung von Allgemeinem und Besonderen und statt der Allgemeinheit in abstrakter Negation ein scheinbares Gegenmodell gegenüberzustellen. Ein Gegenmodell, das wäre sozusagen hier nochmal anzumerken, das sich unter anderem darin auszeichnet, dass es seinerseits als ein Allgemeines fungiert, mögen das die Poststrukturalisten auch noch so heftig abstreiten. Was bei Derrida dieses Gegenmodell ist, nämlich die Differenz, jene, wie er das selbst nennt, konstituierende, produzierende und originäre Kausalität, die allen empirischen Phänomenen zugrunde gelegt werden muss, also sozusagen, was soll das sein, wenn nicht ein absolut überdeterminierendes Allgemeines, diese Kausalität ist etwa, um eine andere Theoretikerin heranzuziehen, Judith Butler, gefasst als das, Zitat, radikale, weil nicht erzählbare Ausgesetztsein an die Anrede durch den anderen. Also bei ihr ist es auch diese Anrede durch den anderen, der man ausgesetzt sei, sozusagen auch die Grundstruktur, über die sich alles begreifen lässt. Also warum das etwas anderes sein soll als ein allgemeines, wird wohl auch das Rätsel dieser Theoretikerinnen und Theoretiker bleiben. Die Vielheit ohne Einheit oder das andere ist konzipiert als das, wodurch das Gegebene als Verschiedenes gegeben ist und sozusagen und das eben nur, wie Judith Butler das schreibt in einem Text, den ich herangezogen habe, weil es auch wiederum eine Verschriftlichung ihrer Adorno-Vorlesungen sind, also sprich auch ein Text, in dem sie sich ganz unmittelbar auf die kritische Theorie bezieht. Also sozusagen dieses Verschiedene müsse eben sozusagen als Verschiedenes gesehen werden und können nur durch zügellose Grausamkeit zentriert werden. Also können sozusagen nur durch diese zügellose Grausamkeit, die der Vielheit Gewalt antut, zu einer gewissen Einheit finden. Die Vielheit ist in diesen Überlegungen konzipiert als jene Spur, die sich in den Einzelnen einschreibt und sie als durch den anderen oder durch die Vielheit bestimmte festschreibt. Sie ist konzipiert als schreibende Spur, die aber kein schreibendes Subjekt sein soll, sondern nur der Prozess des Einschreibens selbst. Eine relativ mythische Figur, die auch mit einem Eigenleben ausgestattet quasi ihre Spur durch die gesamte Geschichte zieht. So wäre zu sagen, dass eben die Differenz, die Differenz der andere, diesen postmodernen Theoretikern zu einem Seinsbegriff eigener Qualität gerät, einem Sein, das in weiterer Folge von ihnen nur noch als existierend festgestellt, aber nicht mehr kritisiert werden kann. Judith Butler schreibt etwa in den von mir schon genannten Adorno-Vorlesungen, sie schreibt da, dass das Subjekt durch eine Inkohärenz gekennzeichnet sei, eine Inkohärenz, die die Menschen als, wiederum Zitat, als in Relationalität gründende Wesen ausweist, als Wesen, die von einer sozialen Welt, die jenseits und vor uns liegt, impliziert, angesehen, hergeleitet und gestützt werden. Auch hier wiederum, wenn man diesen Satz allein für sich nimmt, sozusagen weist er ja durchaus Ähnlichkeiten mit den Formulierungen kritischer Theorie auf. Auch kritische Theorie geht davon aus, dass der Subjektcharakter des Einzelnen gesellschaftlich bestimmt ist. Dass er, um mit Marx, mit den Feuerbach, also einem Satz aus den Feuerbach-Thesen zu sprechen, dass der Mensch das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Doch auch hier gilt es meiner Ansicht nach, diese verwendeten Begrifflichkeiten und diesen oberflächlichen Gleichklang auch wiederum als Teil eines theoretischen Ganzen zu betrachten und so eben die Stellung in diesem Ganzen beurteilen zu können. Dabei fallen zwei Unterschiede auf. Der erste, für Butler und durchaus auch für Derrida und auch für Foucault, also für den Poststrukturalismus im Allgemeinen, ist diese Uneinholbarkeit, die er vorausgesetzt hat, die Uneinholbarkeit der sozialen Welt eine anthropologische Bestimmung der Menschen. Also sozusagen, das ist etwas, was zum menschlichen Wesen dazugehört. Die Menschen haben das eben einzusehen, sie haben einzusehen, dass, wie sie das schreibt, der Riss nicht zu kitten ist. Und sozusagen deswegen müssen die Einzelnen eben diesen Riss anerkennen und sie müssen anerkennen, oder der Einzelne muss anerkennen, Zitat, auch wiederum aus diesen Adorno-Vorlesungen, er muss anerkennen, dass er ausgeliefert ist in einer Weise, die sich nicht einmal durch den Begriff der Abhängigkeit beschreiben lässt. Jeder Versuch, diesem Ausgesetztsein zu entkommen, führe, so führt Butler das weiter aus, führe zu Hybris, also zur Selbstüberschätzung des modernen Subjekts, eines Subjekts, wie sie schreibt, das eigentlich überhaupt nie gewesen ist. Der Tod dieses Subjekts, und daran schließt sich auch ganz unmittelbar an Foucault an, der Tod dieses Subjekts ist der Tod der Fantasievorstellung einer unmöglichen Herrschaft und damit der Verlust von etwas, das man nie besessen hat. Mit anderen Worten, ein notwendiger Schmerz. Also es soll diese uneinholbare Ausgesetztheit soll es sein, die eben den Menschen als seiner selbstbewusstes Subjekt verunmöglicht. Jeder Versuch, sowas wie Selbstbewusstheit zu setzen, sei nichts anderes als Knechtung der Vielheit. Sozusagen der Subjektstatus wäre nur über diese Gewaltsamkeit zu erreichen. Deswegen gelte es, diese Ausgesetztheit zu erkennen, sie anzuerkennen und den Tod des Subjekts quasi freudig in Kauf zu nehmen, weil das eigentlich eh nur eine Fantasievorstellung sei, die nur auf Gewalt beruht. Insofern wird diese Ausgesetztheit natürlich affirmiert. Wenn kritische Theorie dagegen von der Vorgängigkeit der Gesellschaft spricht, von einer Vorgängigkeit, der der Einzelne unterworfen ist, dann meint sie das im Gegensatz dazu keineswegs affirmativ oder als Gegebenheit, in die der Einzelne sich einzufühlen, die er zu affirmieren habe. Ganz im Gegenteil. Diese Vorgängigkeit und Undurchsichtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse, genau die ist hier das zu kritisierende Skandalon. Im Anschluss an die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie kritisiert sie die Verselbstständigung und die Fetischisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Einzelnen als quasi natürliche gegenübertreten, denen der Einzelne sich unterzuordnen hat. Also genau diese Verselbstständigung und Fetischisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse kritisiert es. Ihr Ziel ist es, diese Verselbstständigung als gesellschaftlich und damit menschlich produzierte auszuweisen und damit, und das ist ganz zentral, die Möglichkeit der praktischen Abschaffung dieser Verselbstständigung zu eröffnen. Also dann genau das Gegenprogramm zu dem, was Judith Butler formuliert. Während kritische Theorie, also den Fetisch der zweiten Natur, Fetisch der zweiten Natur ist hier gemeint, dass eben diese verselbstständigten gesellschaftlichen Verhältnisse den Einzelnen als quasi natürliche gegenübertreten, also die viel berühmten Sachzwänge, gegen die man sich nicht wehren könne, um sozusagen eine dieser Formen heranzunehmen. Also dieser, während also kritische Theorie diesen Fetisch der zweiten Natur kritisiert, um ihn zu brechen, webt der Poststrukturalismus eben mit an diesem Schein. Er tut dies, indem er die gesellschaftlich produzierte Heteronomie, die, wie er das nennt, Uneinholbarkeit des Ausgesetztseins, als ewig gültiges menschliches Dasein affirmiert und damit eben genau jene zweite Natur verewigt. Das wäre kurz angerissen so der erste Unterschied, auf den ich hinaus wollte. Der zweite Unterschied, also ich habe vorhin, wenn Sie sich zurückerinnern, von zwei Unterschieden gesprochen. Der zweite Unterschied hängt sehr eng mit diesem ersten zusammen. Während also die poststrukturalistische Theorie die zweite Natur verewigt, will sie keine erste mehr kennen. Der Mensch soll nicht Naturwesen sein, das, insofern er eben auch Vernunftwesen ist, mehr ist als Natur. Er soll, wie in diesem von mir zitierten Gedanken Judith Butlers formuliert wurde, er soll reine Relationalität sein, der keine weitere Substanz zukommt. Die uneinholbare Ausgesetztheit an die Vielheit oder an den anderen, an die Anrede durch den anderen, hat im Einzelnen, so schreibt sie weiter, die Unmöglichkeit der Selbstreflexion zufolge. Sie konstituiert in diesem Einzelnen eine, Zitat, Dunkelheit, die jeder endgültigen Aufklärung widersteht. Auch dieses Zitat wiederum aus ihrer Kritik der ethischen Gewalt. Da das moderne Subjekt dieses Moment der Unbestimmtheit, des Ausgesetztseins, dieser Dunkelheit, da das moderne Subjekt das nicht aushält, versucht es Sinn zu stiften, indem es sich eine Natur konstruiert, deren erkennbare Erscheinung er sei. Dieser Naturbegriff, der also sozusagen ein gesellschaftliches Konstrukt sei, dieser Naturbegriff sei nichts anderes als der Versuch, gewaltsam Einheit und Ordnung in die Vielheit, in die Dunkelheit zu bringen. Eine Ordnung, die der Vielheit als solcher fremd sei, die ihr Gewalt antue und ein rein gesellschaftliches Konstrukt sei. Natur ist diesem Denken nur noch der Inbegriff des gesellschaftlich auf sie Projizierten. Dies ist es, was in diesem Denken dann als diese performativen Akte genannt wird, diese Akte, die durch Benennung unmittelbar soziale Realität schaffen sollen und die es dann in weiterer Folge durch Parodie und Travestie zu unterlaufen gelte. Also das wäre in Kurzform auch in etwa so der Inhalt der ganzen Butlerschen Gender-Theorie. Während es für kritische Theorie als Erkenntniskritik ganz zentral ist, dass die Begriffe der Naturerkenntnis natürlich historische, das heißt gesellschaftlich vermittelte sind, also dass die auch keine ewigen sind, sondern auch diese Begriffe, wie jede Begriffe natürlich auf die gesellschaftliche Bewegung mit dieser zu vermitteln wären, so führt diese Kritik, diese Erkenntniskritik jedoch nicht dazu, Natur in diese Begrifflichkeiten aufzulösen. Ohne diese Natur zu konkretisieren oder gar der Fantasie zu verfallen, sie unmittelbar an die Hand zu bekommen, also sozusagen, da gibt es nicht so etwas wie eine Naturromantik oder ähnliches oder sozusagen die Postulierung eines wahren Wesens, wie wir es schon auch in Florian Ruttners Vortrag kurz hatten, also sozusagen ohne diese Natur zu konkretisieren, wird sie von kritischer Theorie als doch von Gesellschaft unterschiedene, in dieser Gesellschaft nicht aufgehende, aber von Vernunft erkennbare Qualität gefasst. Die nachbildende Darstellung des Gegenstandes wie Max Horkheimer das in dem bereits von mir zitierten Aufsatz zum Problem der Wahrheit schreibt, diese nachbildende Darstellung des Gegenstands, die zugleich seiner kritischen Durchdringung gelten soll, beruht darauf, dass die Wirklichkeit nicht bloß einen stetigen Wechsel, sondern zugleich relativ statische Strukturen kennt. Adorno greift in seiner Husserl-Kritik, sozusagen in seiner Kritik an den Phänomenologen Edmund Husserl, auf einen ganz ähnlichen Gedanken zurück, wenn er schreibt, Zitat, das Feste dem Chaotischen entgegenzusetzen und Natur zu beherrschen, wäre nie gelungen ohne ein Moment des Festen an dem Beherrschten, das sonst ohne Unterlass das Subjekt Lügen strafte. Jenes Moment skeptisch ganz abzustreiten und es einzig im Subjekt zu lokalisieren, ist dessen Hybris, also ist sozusagen der Größenwahn des bürgerlichen Subjekts. Im Gegensatz zum Poststrukturalismus beharrt kritische Theorie darauf, dass es eine unüberwindliche Spannung zwischen dem Begriff gibt und der Sache, auf die dieser Begriff zielt. Kritische Theorie hält also einen Wahrheitsbegriff hoch, der sich genau im Verhältnis der Vorstellungen des Subjekts, also sprich in seinen Begriffen und Begrifflichkeiten, im Verhältnis dieser Begriffe zum Objekt zu bewähren hat und das allein deswegen schon gegen jede Hypostasierung, gegen jede Verherrlichung des Geistes gerichtet ist. Erkenntnis ist gedacht als Anschmiegen an den Gegenstand, der diesen Gegenstand durchdringt und ihn als solchen erkennt und sozusagen ist damit immer von einem gewissen Vorrang des Objekts gekennzeichnet, dass eben sozusagen womit Erkenntnis von Grund an gegen diese Hypostasierung des Geistes gerichtet ist, wie sie idealistische Theorien zum Beispiel ausmachen, die eben davon ausgehen, dass der Geist sich über die Natur erhebe völlig und quasi die aus sich hervorbringe. Das ist in der Erkenntnistheorie, der kritischen Theorie eben sozusagen mit dieser Idee der Mimesis, mit der Idee des Anschmiegens an das Objekt, ist sozusagen diese Hypostasierung von vornherein unter einen Vorbehalt gestellt. Postmoderne Theorie dagegen verdoppelt und affirmiert genau diesen Größenwahn des naturbeherrschenden Subjekts. Genau jenen Größenwahn, das glaubt, alles aus sich selbst hervorzubringen, letzten Endes noch die Natur selbst. Wenn der Einzelne ontologisch, also seinsmäßig, als Zitat Derrida aus der Differenz, als Effekt innerhalb eines Systems der Differenz gesetzt ist, wenn er, wie Judith Butler das tut, affirmativ als rein aus der Matrix der gesellschaftlichen Institutionen hervorgegangener gedacht wird, ja, also sozusagen wenn er einerseits als völlig entmächtigter, als sozusagen rein aus der Matrix hervorgegangener gedacht wird, der aber andererseits gerade aus dieser vollständigen Entmächtigung heraus mit der Macht belehnt wird, ganz unmittelbar performativ Realität zu erschaffen, so wird meiner Ansicht nach ersichtlich, was das zentrale Moment für die Beliebtheit postmoderner Theorie in spätkapitalistischen Verhältnissen ist, nämlich genau jene Sinnstiftung. Gerade als unhintergehbarer Teil des großen vorausgesetzten Ganzen, sozusagen als Anhängsel dieses Kollektivs, kann der Einzelne an den Insignien der Macht teilhaben, an der Herrschaft, die Natur zu beliebig konstruier- und dekonstruierbarem Resultat menschliche Produktivität erniedrigt. Darin stellt der postmoderne Diskurs in seiner Postulierung des Todes des Subjekts zugleich den Kulminationspunkt der Allmachtsfantasien dieses Subjekts dar. Der materialistische Gedanke, wie für die kritische Theorie zentral ist, und damit komme ich auch langsam zum Schluss meiner Ausführungen, der materialistische Gedanke, dass der Mensch ein Wesen ist, das, so sehr es sich auch gesellschaftlich über Natur erheben möchte, doch immer unaufhebbar auf diese Natur verwiesen ist, der daran anschließende Gedanke, dass Naturbeherrschung also immer auch Beherrschung innerer Natur ist und damit dem Einzelnen Gewalt antut, dieser zentrale Gedanke ist es, der den Anspruch auf Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem, von Individuum und Gesellschaft und, was dasselbe ist, von Natur und Gesellschaft aufrechterhält. Dankeschön. Hm? dritte Feuerwehr. Gibt es Einwände, Fragen, Beschwerden? Kritik? Deine Ausführungen waren sehr logisch und sehr nachvollziehbar, auch so von den anderen Zitaten, die du so gemacht hast. Aber ich frage mich, ob man vielleicht auch mal bemerkt von Foucault eine viel, viel größere Brüche auch anschauen muss in den unterschiedlichen Schriften und auch, weil er ja bekannt ist, dass er durchaus seine eigenen Thesen und Konzepte durchaus immer wieder revidiert hat, von einer Schrift zur anderen. Ob dann deine Zentralthese in mir rein, er will ja alles als Disziplinierung sehen und eigentlich prämoderne, wichtige technologische Möglichkeiten innerhalb des Modernen sehen, ob man das für alle Phasen seiner Theorie und seiner Konzepte auch so sehen muss, weil er aus dem Spätwerk gerne unterscheiden wird zwischen Macht und Herrschaft. Und genau diese erkenntnistheoretische Problematik im Werk von Foucault ja immer auch tief ausgemacht von Antiquoren, vielleicht für die späteren Schriften, das vielleicht differenzierter zu sehen wäre. Hast du da das ein bisschen genauer angeschaut, wie außer das Video, wie man es natürlich bekannt ist, das ist ja schon verstanden hat, aber könnte man das nicht ein bisschen genauer bezogen auf seine Werke oder die Entwicklung seiner, also die Ideologie seiner Werke? Naja, ich würde da mal hauptsächlich, ich habe das hauptsächlich deshalb einmal gesagt, weil es da, also in Bezug auf seine Schriften zum Iran, weil dort ist ja noch, also diese Wende oder halt diese teilweise auch Zurücknahme es noch nicht gegeben hat und es dort natürlich diese, genau diese Gleichsetzung schon war, die ihn dann eben auch wirklich ganz blind gegenüber, ja, eben solchen Sachen wie islamische Regierung oder so irgendwas gemacht hat, wo er dann sagt, natürlich wird das nicht was sein, wo dann irgendwelche Mullahs die Macht haben werden, sondern das wird irgendwas ja ganz eben relativ romantisierend harmonisches sein. Und insofern, er hat sich ja auch dann nie wirklich, obwohl es eben diese ganze Kritik an ihm gegeben hat und auch die ja nicht dann eben, also bis auch Anfang der 80er Jahre zu seinen Spätwerken hin, die es gegeben hat, also unter anderem wegen diesen Iran-Schriften, er hat sich da auch nie irgendwie, hat da mal zurückgerudert oder so irgendwas, sondern hat das eigentlich ziemlich ja, unter den Tisch gekehrt. Also ich nehme schon an, dass man auch noch, ich habe jetzt seine letzten Schriften nicht so genau angeschaut, muss ich zugeben, aber es kann schon sein, dass man die eine oder andere Stelle finden kann, die das ein bisschen relativiert, aber prinzipiell würde ich schon sagen, dass das so seine Stoßrichtung ist. Was mir dazu noch einfällt, also er hat sich ja dann auch relativ enttäuscht, sage ich mal, von der iranischen Revolution abgewandt. So sein Punkt war, naja, da ist er halt einer Fehleinschätzung aufgesessen, weil eigentlich wird da auch nur ein Staat wie jeder andere auch wieder gegründet, also sprich sozusagen die Vielheit wird auch wiederum in so staatliche Institutionen gebracht und sozusagen und damit eigentlich auch ein Staat wie jeder andere und dann wendet er sich ab davon und sozusagen kritisiert das deswegen, was meiner Ansicht nach, ja, sozusagen, was durchaus auch an die Heideggersche Kritik am Nationalsozialismus erinnert, der ja ganz ähnlich argumentiert hat, ja, sozusagen, der auch den Nationalsozialismus zuerst affirmiert hat und sich dann enttäuscht abgewandt hat und irgendwie sogar noch den Nationalsozialismus irgendwie der jüdisch-christlichen Moderne zugeworfen hat, also zugeschlagen hat, also die halt nicht radikal genug irgendwie diesen Bruch gemacht hätten und so weiter. Also bei ihm war es auch so. Und hat sich dann dem griechischen Mythos zugewandt, also sozusagen der griechischen Antike, wo er, also gerade natürlich sozusagen auch über die Überlegungen zur Homosexualität und der griechischer Knabenliebe und ähnliches sozusagen, darin dann so seine mythischen Gedanken gemacht hat, also sozusagen er ist von, wenn man so will, von einem Mythos in den nächsten und würde ich sagen, in einen, gut, dass er halt ein Antiker ist, der irgendwie relativ wenig dann, also sozusagen der noch mehr Raum für solche Projektionen gelassen hat, weil einfach da auch die reale politische Entwicklung dem nicht entgegensprechen konnte. Was vielleicht interessant ist, ich habe das heute gelesen, Slavoj Žižek, der ja durchaus in dieser Tradition steht, zum Beispiel knüpft jetzt ganz, ich habe das heute gelesen, das muss ein relativ neuer Artikel sein, knüpft jetzt ganz explizit an diesen Überlegungen von Foucault an und sieht in diesen Bewegungen, also in Mousavi-Anhängern, sieht er jetzt sozusagen, dass da genau dieses, also dass das durch eben, durch die Errichtung der Islamischen Republik, also dadurch, dass das zu einer Staatspolitik wurde, das Verdrängte, sozusagen das damals verdrängt wurde, dieses mythische und ursprüngliche des reinen Islam, der halt sozusagen diese Macht und diesen Glauben da bündeln würde, sozusagen, das sieht er jetzt wieder aufkommen in diesen Mousavi-Anhängern. Also sozusagen auch heutige Poststrukturalisten, die sich selbst eben genau in dieser Tradition verorten, sozusagen Slavoj Žižek nimmt da ganz explizit Bezug drauf und interpretiert die Ereignisse jetzt im Iran genau auch vor dem Hintergrund dieser Folie. Weiß ich jetzt leider nicht auswendig, kann ich aber gern auf Nachfrage irgendwie die Quelle nennen. Weiß ich jetzt leider nicht aus. Ich habe es auf einem Blog gefunden heute, also ich weiß nicht, wo das ursprünglich erschienen ist. Jetzt halt den ersten Mal, wenn ich nicht zu sprechen kann. Wenn man das richtig versteht, also man hat schon auch die politische Theorie selbst aufgehoben und Disziplinierung und Gänzepolitik, die sehr, sehr eng zusammenhängt. Also eigentlich will der hier immer noch wirklich zeigt, dass sich da quasi ein eigenes konkretes Selbstverhalten, ein allgemein geringes Bild dieser Düsseldorf, das ja schon mehr steht, muss nachzeichnen, sehr groß steckt und sich ständig selbst diszipliniert. Der Unternehmer, der sich selbst keine gewissen Geldverbindungen hat, Kapitalbeherrungsgrenzen auch hat, wenn man. Aber eben nicht nur. Also. Aber eben nicht nur, denn es gibt in der negativen Dialektik einmal so den Satz, wo vom Subjekt als zwar einerseits natürlich das ganze selbst, also internalisierte Selbstherrschaft, aber gleichzeitig auch Knotenpunkt des Widerstandes oder so ungefähr geht, dass es das ist. Und dass man das eben nicht so einfach auflösen kann und damit glaubt, man ist damit zu glauben, man ist quasi dieses der Problematik enthoben. Also und dass diese Aufhebung der Naturbeherrschung nur möglich ist, wenn man eben über sowas wie Stoffwechselprozess über den Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur spricht und eben ja letztendlich, wenn man das jetzt in klassischeren Formulierungen spricht, über den Produktionsprozess, oder eigentlich ist auch der Stoffwechselprozess Gesellschaft und Natur auch schon eine sehr klassische Formulierung. Was eben bei den Poststrukturalisten nicht passiert, dass man nur dann wirklich das fassen kann und das auch ja, halbwegs vernünftig kritisieren kann. Und davon ist, würde ich schon sagen, die kritische Theorie immer auch schon herausgegangen und hat eben nicht die Moderne per se sozusagen nur als Disziplinierungsapparat gesehen. Ungefähr so, naja, ich meine, du hast ja auch was dazu gesagt, eben genau, dass darin halt die, wenn wirklich Natur und ja Gesellschaft alles rein vom Subjekt auch dann letztendlich konstruierbar und produzierbar angesehen wird, ohne dass man halt sozusagen diese narzisstische Kränkung, dass man halt eben doch da irgendwie ein Anhängsel eines Natur- und eines Gesellschaftsprozesses ist, sich der nicht stellen muss, dass das natürlich ja sehr verlockend ist, würde ich sagen. Ganz kurz, ich denk, das würde ich sagen, spielt schon eine Rolle, ja? Also weil auch auf diesen Demirovic-Vortrag eingegangen ist, ich würde sagen, das war genauso eine Aufspaltung. Ja? Also sozusagen, wenn, eben wie es ja Florian Rutten auch genannt hat, wenn es eben heißt, sozusagen da drin stünde, Aufklärung ist totalitär, und damit glaubt man eigentlich schon genug über die Dialektik der Aufklärung gesagt zu haben, aber sozusagen allein der Name, ja, sozusagen allein der Name dieses Buch verrät ja, dass da durchaus anderes drinsteht, weil sozusagen wenn etwas totalitär ist und nur totalitär, dann hat es keine Dialektik, ja, sozusagen dann gäb's, sozusagen dann wäre auch der Titel dieses Buches völlig widersinnig oder so, aber gleichwohl würde ich sagen, genau, war das genau so eine Aufspaltung, die halt sozusagen auch auf diese ganzen gegenläufigen Tendenzen nicht eingeht, die natürlich auch diese ganzen anderen Zitate, die wir teilweise auch gebracht haben, natürlich dann verschweigen muss, ja, sozusagen, dass man Aufklärung auf sich selbst anwenden muss, damit sie selbstreflexiv und damit emanzipatorisch wird und so, ja, also sozusagen, wenn etwas Totalitäres sich auf etwas Totalitäres anwendet, kann nur was Totalitäres rauskommen. Also sozusagen allein aus diesen Formulierungen schließt sich, dass da schon mehr und anderes gedacht werden muss. Und sozusagen die Frage, die sich Adorno und Horkheimer ja darin auch stellen, ist sozusagen, wie kann Aufklärung in ihrem Verlauf zu Barbarei werden? Ja? Also sozusagen, das heißt, Aufklärung ist nicht mit Barbarei ident, weil sozusagen, wenn etwas zu etwas wird, dann muss es da einen Unterschied geben. Ja? Sozusagen, sie kann nicht totalitär an sich sein. Sie hat in ihrer Verschlingung von Herrschaft und Freiheit, hat sie sozusagen totalitäre Züge in sich angelegt. Diese müssen aber erst im Verlauf des geschichtlichen Prozesses, der geschichtlichen Bewegung zur Geltung kommen. Die müssen zur Geltung gebracht werden. Die sind nicht unmittelbar ein und dasselbe. Und da, ja, sozusagen, wenn man das aufspaltet, würde ich sagen, tut man einfach auch den Begriff Gewalt an und, ja, ist auch die Frage, warum man sich dann unbedingt noch auf Adorno und Horkheimer berufen möchte, außer halt ja, aus dem akademischen Usus heraus, dass sie halt irgendwie doch einen Namen haben als kritische Theoretiker, auf den man, wenn man sich selbst als kritischer Theoretiker begreift, dann letzten Endes nicht verzichten will, auch wenn man mit den Begrifflichkeiten relativ wenig zu tun hat oder sich sehr, wie soll man sagen, sehr einseitig und sehr, na, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht an, aber halt sehr einseitig und sehr selektiv auf sie bezieht. Genau, das wäre es gewesen. Ich glaube, oben war noch eine Wortmeldung. Clemens, oder? Da oben. Achso. Clemens, du hattest die Meldung, oder? Ja, würde ich sagen, wenn ich den Spruch aufhören würde, der ist ja nicht mehr wissen. Und letztens ist aber noch gedacht, das Interessante ist, dass das immer gemeint sein könnte, oder Twitter, was ich verstehe, dass wir das Aufklärung, das Herrschaftssystem niemals vollkommen definiert ist, wenn es die Gesellschaft. Der Tendenz, dass aufklärende Gesellschaft sich aufklärende Gesellschaft, also quasi alles unter den kapitalistischen Produktionssystemen, quasi gesellschaftlichen Bereich getragen, die Identitätszwangs, diese zu stehen, inkorporieren können. Das ist vielleicht die Grafik von Alex Mirovic, aber das ist vielleicht doch nicht zu falsch, also dass die aufgeklärte Tendenz nichts auslösen kann, weil sie eben die eine ganze Wahrheit haben will. Ja. Und deshalb alles beständig irgendwie angehen muss und alles beständig nicht operiert probieren muss. Und das eigentlich Interessante ist ja, dass das, und das ist ja direkt so ein Zitat, an jedem Widerstand, das heißt an jedem Punkt, an dem die Aufklärung eigentlich, wenn sie inkorporiert, wenn sie bricht, wenn sie verbindet, wehrt sie eigentlich in ihrer eigenen Stärke, weil man wehrt sich Disziplin immer aufhören muss, um diesen Widerspruch durchzuhalten, oder wehrt sich Gewalt immer aufhören, das andere muss, das nicht also identisch ist, sondern das man identisch ist, machen muss. Und das ist ja das, wo also Aufklärung ist, das ist einfach so aus einer, eben aus der inneren Theoretik der Aufklärung heraus angelegte Dynamik besteht. Also so eine Dynamik, die Aufklärung, die jetzt ja nicht mehr irgendwie umgehen muss. Die nicht per se immer schon genetisch eingestellt ist, mit der man sich in der eigenen Identität als aufgeklärtes Denken auseinandersetzen muss. Also dem würde ich, weiß ich, da würde ich nicht groß widersprechen, das würde ich schon ähnlich sehen. Das ist auch wieder was sein, das ist dann so ausgeteilt, da ich hätte eine Frage. Ich finde die Formulierung extrem spannend, dass der Tod des Subjekts die Kulmination seines Handlungsanspruchs ist. Das ist nämlich, das ist so widersprüchlich, das ist sehr, sehr interessant. Man kann es wahrscheinlich ein bisschen schwer einstellen. Und jetzt sagen, nein, die Mauer sind dann eigentlich letztlich achtet man sich vielleicht selbst aus, weil ich das Subjekt quasi. Wenn man das so ganz gut formulieren. Aber was ich noch frage, ist das, worauf man ja, weiß nicht, was von politischen Theorien immer zusammen also zunimmt, zumindest weil ich sie kenne, ist ja eben der Prozess der Deutung, der Begriffsschaffung, des Erkennens, und dort zu sagen, die Natur ist uns nicht zugänglich, ja, wir erschaffen Natur aus unserer persönlichen Sicht heraus, oder wenn wir in Diskurssystemen, in denen wir in der Welt sitzen, nicht in der Durchstelle durchbringen können. Das wäre ja was anderes, oder? Als zu sagen, alles ist von uns abhängig. Im Sinne von, die Dinge sind nicht an sich, sondern nur für uns. Das ist ja ein Unterschied, oder? Also, ob ich die Dinge jetzt an sich erkennen kann, oder ob die Dinge auch an sich, also für sich sein können, weil natürlich dieser Produktionsprozess, die haben wir alles ignoriert, das ist mittlerweile fast gar nichts mehr, wenn man tiefste Fisch, der für sich ist, also, ich bin jetzt Bürger, aber das ist einfach so. Aber das wäre so viel Unterschied. Also ich sage, okay, alles, was ich in der Natur beschreiben, alles, was ich in der Natur verwandeln kann, ist natürlich ein Konstrukt meine also Subjektivität, das heißt von Research und der Gesellschaft, die existiert, aber das heißt nicht, dass es eine Natur an sich, oder dass überhaupt der Begriff repariert, aus mir geschaffen wurde. Oder? Das ist ein Unterschied. Ist das dürfte unmittelbar drauf sein. Eine Überlegung, also ich denke da an das berühmte Zitat von Thomas Kramer, der gesagt hat, ich beschreibe keine Blumen, weil ich schreibe eine Zitatarbeit. Also jeder weiß, wie Blume ausschaut. Darum geht es nicht. Die Blume ist nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist das Philosophische. Und das ist, der Naturliche ist da ein ganz anderer. Und ich glaube, das ist auch für mich da. Ich fand das interessant. Diese Beschreibung, das ist nichts Wesentliches. Ja, also gut, vielleicht um darauf nochmal zurückzukommen. Ich meine, es stimmt natürlich, also sozusagen, es wird das, was, wie soll man sagen, was im klassischen Begriff quasi als Natur oder in der klassischen Begrifflichkeit als Natur gefasst wird, ist halt für diese Theorie sozusagen das Dunkle, über das man irgendwie nichts aussagen kann, das man irgendwie nicht erkennen kann. Und deswegen ist sozusagen jeder Versuch, das zu erkennen, ist quasi nichts anderes als irgendwie, ja, letzten Endes menschliches Scheitern, dass ich halt dieses Scheitern aber nicht eingestehen will und glaubt, irgendwie Festes an der Hand zu haben. Und sozusagen darüber ist es halt dann, sozusagen wird es gefasst als diskursives Konstrukt oder als etwas, das, was eben von Menschen geschaffen wird. Ja? Sozusagen, sie sagen ja auch, also es wird ja auch nicht behauptet, dass ich irgendwie Baum sage und dann plötzlich macht es plopp und dann steht hierin ein Baum oder so. Ja? Aber der Punkt ist sozusagen, dass genau diese Trennung zwischen Mensch und Natur, ja, oder zwischen Gesellschaft und Natur, die wird natürlich verewigt, die wird zu etwas Ontologischem gemacht. Es ist völlig unmöglich, da eine Versöhnung zwischen Mensch und Natur hinzubekommen. Das ist in diesem Denken einfach völlig unmöglich, weil das ist ein Riss, der nicht zu kitten ist, ja? Um mit diesem Zitat von Judith Butler zu sprechen. Ja. Also sozusagen, da ist der Versöhnungsbegriff ist völlig außen vor gelassen, also sozusagen, das ist mal ein Punkt. Und der andere ist der, dass sozusagen darüber, dass, und das würde dann auch wieder ein bisschen auf das zurückgreifen, was Florian Ruttner gesagt hat, sozusagen dadurch, dass jede Natur, ja, sozusagen, dass Natur nicht, oder sozusagen das, was im philosophischen Begriff Natur heißt, ja, also da geht es ja jetzt auch nicht unmittelbar um den Baum oder so etwas, ja, sozusagen, also viel, sozusagen, dass sozusagen diese Erkenntnis unmöglich ist, also sozusagen, dass die keine eigene von Vernunft erkennbare Qualität besitzt, sondern reines diskursives Konstrukt ist und dass sozusagen Natur nichts anderes ist als gesellschaftliches Konstrukt und damit lassen sich zum Beispiel auch qualitative Unterschiede nicht mehr festmachen. Ja? Also sozusagen es lässt sich kein Grund mehr ausmachen, warum Quantenphysik vielleicht doch mehr von der Natur erkennt als Schamanismus oder so. Ja? Sozusagen beides ist sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Natur, ja, im Akt selbst konstruierte Natur. Und es lässt sich auch keine qualitative Unterscheidung mehr aufmachen. Das ist sozusagen deswegen auch der Punkt, warum sich auch dann für politisches Handeln oder so letzten Endes auch keine qualitativen Unterscheidungen mehr aufmachen, weil sozusagen beides ist halt sozusagen ein Umgang mit Subjektformen. Aber welcher da jetzt der bessere und welcher der schlechtere ist, lässt sich logisch zumindest nicht mehr begründen. Also man kann dann irgendwie sagen, okay, der eine hat halt aufgrund gewisser Vorlieben irgendwie die Vorliebe dafür und der andere dafür. Aber eigentlich sind das nebeneinander stehende Diskurse. Wenn man sich zum Beispiel auch den Wahrheitsbegriff, also zum Beispiel, das spielt bei Lyotard, spielt das eine ganz zentrale Rolle, der halt auch sagt, es gibt diese vielen verschiedenen Diskurse, die alle völlig gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wahrheit, ja, sowas wie Wahrheit lässt sich nur postulieren, wenn einer dieser Diskurse, ja, und bei ihm ist es dann natürlich immer nicht ganz zufälligerweise der moderne Westliche, der ihm halt wirklich ganz offensichtlich abgrundtief verhasst ist, ja, sozusagen, wenn der sich usurpatorisch quasi als Metadiskurs setzt. Wenn sozusagen ein Diskurs, der auch nicht anders ist als alle anderen, Natur nicht besser und nicht schlechter erkennt als alle anderen, weil er sie eben konstruiert, ja, wenn der sich widerrechtlich über alle anderen setzt und sagt, ich habe die Wahrheit, ja, und damit natürlich dieses ganze, für ihn dann dieses ganze kolonialistische Moment mit reinkommt, nämlich sozusagen, ich bin quasi die Aufgeklärtheit, ich bin irgendwie das Wissen und ich muss das allen anderen, die vor mir stehen, bringen. Ja, und sozusagen, das ist dann auch dieser ganze Kolonialismus- und Imperialismusbegriff und so, der dann mit reinspielt. Und auch dieser ganze Rassismusbegriff, der über das Othering und so, das funktioniert ja genau darüber. Ja. Also sozusagen, es lässt sich überhaupt keine qualitative Unterscheidung machen, ja, dass irgendwie moderne Gehirnchirurgie vielleicht doch ein bisschen mehr von der Natur erfährt, als es irgendwie schamanistische Praktiken tun oder so, das lässt sich logisch da auch nicht mehr erklären. Ja. Und hat teilweise dann auch ganz barbarische Züge, also ich habe das letzte Woche auf einem Referat dieses Zitat gebracht, vielleicht zur Wiederholung, ja. Also sozusagen, wenn es dann zum Beispiel um die Klitorisbeschneidung geht, ja, wo plötzlich poststrukturalistische Feministinnen sagen, das kann und darf ich nicht verbieten, weil wenn ich das tun würde, wäre ich rassistisch. Ja? Weil ich sozusagen die sagen, es ist rassistisch, das als Verstümmelung zu bezeichnen, weil da lege ich meine westlichen Kategorien da an, ich darf das nicht verbieten. Ja? Ich kann mir zwar wünschen, dass frauenfeindliche Praxen irgendwie nicht mehr stattfinden, ja? Wobei, also Klitorisbeschneidung unter frauenfeindliche Praxis finde ich schon fast eine Verharmlosung, also das ist schon deutlich mehr. Ja? Aber sozusagen, ich kann mir das zwar wünschen, dass Leute das nicht mehr so sehen, aber verbieten kann ich es ihnen nicht, weil damit würde ich quasi sozusagen ein Urteil über ihre Praxis treffen, würde so tun, als könnte ich sagen, was richtig und was falsch ist, und damit würde ich ihnen Gewalt antun und deswegen muss ich das erlauben. Ja? Und sozusagen, das sind durchaus logische Konsequenzen aus diesem Denken, die halt dann wirklich letzten Endes sozusagen noch jede Barbarei als Auseinandersetzung mit der Natur, die auch nicht anders ist als alle anderen, charakterisieren. Oh, ein Ausfluss dessen, ja. Also ich meine, sozusagen man... Sozusagen, ja, ich meine, die christliche Theologie hält durchaus so etwas wie einen Universalitätsanspruch fest, ja, sozusagen, ob, ja, also das, ja, den müsste man natürlich als religiösen und letzten Endes auch sozusagen metaphysischen oder sowas kritisieren, aber sie hält an einem Universalitätsanspruch fest, der gerade den Poststrukturalismus halt sozusagen, den der, ja, eigentlich austreiben möchte und den der sozusagen als ja, oder halt als ganz expliziten Gegner sieht oder sozusagen halt als genau Ausfluss dieses modernen, gewaltsam sinnstiftenden Denkens oder so versucht zu kritisieren. Ja. Ja, ich meine, sozusagen das Spannende ist halt, dass sie sozusagen, ja, da wird es vielleicht auch ein bisschen, oder keine Ahnung, also sozusagen, da wird vielleicht auch noch mehr offenbar, worum es da über weite Strecken geht, meiner Ansicht nach, vom psychischen Bedürfnis her, weil sozusagen prinzipiell werden die ja alle als relativ gleichwertig nehmen, oder als gleichwertig nebeneinander, sozusagen als logische Konsequenz, und natürlich ist sozusagen der böse Diskurs schlechthin ist dann natürlich immer der moderne Westliche, der dann als kolonialistischer und solcher bezeichnet wird, ja. Also das fällt dann schon auf, also man, keine Ahnung, so Leute wie Christina von Braun oder so haben das ja auf die Spitze getrieben, ja. Die halt sozusagen dann sagen irgendwie, naja, weiß ich nicht, die Kritik irgendwie an irgendwie Frauenunterdrückung in der dritten Welt sei auch nichts anderes als der Ausfluss des westlich penetrierenden Blicks, ja, der halt sozusagen noch die Frauen in der dritten Welt sich unterwerfen will und ähnliche Momente. Also, ja. Und der Universalitätsanspruch sozusagen anderer Ideologien, ja, wie halt der Ideologie der islamischen Erweckungsbewegung, die ja durchaus auch sowas wie einen Universalismus kennt, ja, der wird ihnen dann doch herzlich selten zum Kritikpunkt. Das würde schon, verweist schon darauf hin, dass es natürlich auch mit einer gewissen Zivilisationsmüdigkeit oder Zivilisationsfeindschaft auch zu tun hat, dieses Denken. Also wäre zumindest ein Hinweis drauf. Bewegungsgesetz, wo auch der immer mehr gegen ihre eigenen Ansprüche vorgeht. dass ich irgendwann einmal einen Kommunikationsstruktur ist und damit eigentlich und sagt so. Ja, ob das ein Bewegungsgesetz ist, das logisch notwendig ist, das ist ja genau der Punkt, dass, deswegen noch einmal geht es ja um die Dialektaufklärung, dass man da quasi genau sich auf diese Mechanismen besinnt und diese regressiven Elemente heraushebt. Aber der Punkt, dass es, woran ich jetzt habe denken müssen, jetzt an Horkheimer mit seinem zur Kritik der instrumentellen Vernunft und dieses, wo er die instrumentelle Vernunft, also eine Vernunft, die auf Mittel, nur mehr auf Mittel reflektiert, aber nicht mehr auf den Zweck. Das hat natürlich einige Parallelen zu genau dem, was bei Foucault dann letztendlich genau diese ständige Kette und ständiges Wandeln und quasi so statische Dynamik der Subjektivitäten, die sich abwechseln, aber es darf auf keinen Fall irgendwie ein Ziel haben oder so irgendwas, also eben sowas wie einen Versöhnungsbegriff oder so, das kann es natürlich nicht geben, dass es da quasi diese lange Kette gibt, das ist halt immer, auf dieses Mittel wird mehr oder weniger reflektiert, aber das Ziel, eben, was wäre wirklich eine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft oder so irgendwas, oder eine vernünftige Subjektivität meinetwegen, falls das möglich ist, das wird natürlich nicht gedacht. Und insofern würde ich schon sagen, dass das ja ein Resultat genau dieser Entwicklung der Aufklärung ist. Also dieser ja nicht vernünftig aufgefangenen Dialektik der Aufklärung, oder wie man das sagen soll. Also, ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, der sich da stellt, also auch zum Beispiel bei Problemen der Moralphilosophie oder so, ne? Also vielleicht darauf jetzt nochmal zurückkommen, weil ja auch diese Butler-Vorlesungen, die ich da zitiert habe, ja auch die Auseinandersetzung mit der adornischen Moralphilosophie sind, die sich also dann ganz, ganz massiv daran abarbeitet, oder ne, nicht massiv, ganz explizit daran abarbeitet. Wo es natürlich der Punkt ist, dass sozusagen die Metaphysik oder diese metaphysischen Momente, die am Anfang dann noch eine Rolle spielen, dass die natürlich im Verlauf der Aufklärung selbst auch der Kritik verfallen und wegfallen. Ja, sozusagen, das ist ja auch genau dieses Problem, das sich sozusagen dann bei Kant niederschlägt und bei der Idee des, also Kritik des ontologischen Gottesbegriffs, der es aber über das Transzendentalsubjekt dann nochmal zu retten versucht und bei Hegel und so weiter. Sozusagen die Frage einer Letztbegründung auch letzten Endes, sozusagen von emanzipatorischer Praxis oder ähnlichem. Ja. Poststrukturalismus sagt halt, das lässt sich nicht letztbegründen und darf auch nicht, weil jeder Versuch der Letztbegründung wäre dann schon wieder ein Hineinfallen in diese Metaphysik, in dieses moderne, gewalttätige Denken. Ja. Kritische Theorie dagegen, ich habe es versucht, auch klar also sozusagen noch herauszuarbeiten, sozusagen sagt, ja, also sagt, okay, das, man muss daran festhalten, man muss es aber materialistisch wenden, es geht um das Leid des Einzelnen, um das Leid des quälbaren Körpers. Ja. Und sagen, das ist das Moment, an dem Kritik sich festmacht. Sozusagen, ja, Sie beziehen sich ja da durchaus auch auf zumindest Teile des Nietzscheanischen Denkens, also sozusagen weh spricht vergeh. Also das ist der materialistische Kern, der quälbare Leib. Von dem will der Poststrukturalismus aber nicht sprechen, weil das gibt es für ihn eigentlich nicht. Ja. Oder sozusagen den will er halt als reines gesellschaftliches Konstrukt ausweisen. Insofern fehlt da sozusagen genau auch dieser Punkt. Also das kann es auch nicht geben. Und insofern verfehlt dann auch die ganze Auseinandersetzung, die adornische, also sozusagen die Butlersche Auseinandersetzung, die adornische Moralphilosophie oder sozusagen die Probleme, die er da aufmacht, beziehungsweise verfehlt, sie dreht sie um oder stellt sie sozusagen, eliminiert daraus genau die Teile, die auf sowas wie Versöhnung hinauslaufen wollen. Also man, zum Beispiel, es gibt auch eine lange Auseinandersetzung mit Freud in diesem Text. Ja, und sozusagen das beruht auch genau darauf, den Triebbegriff völlig zu eliminieren, ja. Sozusagen zu sagen, Triebbegriff ist auch nur was gesellschaftlich produziert ist. Also sozusagen, es soll alles auf Gesellschaft, alles, was irgendwie an Natürlichkeit, an Naturhaftigkeit, an Naturwesen, an eben letzten Endes diesen quälbaren Leib erinnern könnte, all dem soll da gar ausgemacht werden, ja. Ja, und damit sozusagen, wäre meine Kritik, bringt sie sich einfach um die Möglichkeit, sowas wie Versöhnung zu denken. Jetzt ist die Frage, gehen Sie davon aus, dass Sie das eigentlich wollten und dann im Rahmen Ihrer Entwicklung zu was Falschem kommen, oder ist das nicht von Anfang an das Bedürfnis, das da dahinter steckt? Ja? Gut, das wäre wahrscheinlich zu diskutieren, aber sozusagen, ob immanente Kritik möglich ist, ja? Ich meine, letzten Endes wäre das die Frage, ja? Sozusagen, ob immanente Kritik des Poststrukturalismus möglich ist, sprich, Sie haben einen Anspruch, den Sie nicht erfüllen können, oder sozusagen, ist der Anspruch von vornherein als einer, der überhaupt nicht auf Versöhnung zielt, das ein solcher zu charakterisieren, womit er dann auch immanente Kritik auch unmöglich wird, weil sozusagen ich kann sie ja dann auch nicht mehr in den eigenen Ansprüchen messen, weil wenn ihr Anspruch einfach ist, Körperlichkeit abzuschaffen, ja, dann ist das ihr Anspruch und dem wird sie gerecht. Und ich kann nicht sagen, sozusagen, sie wird ihrem Anspruch nicht gerecht, worin, ja gut, jetzt wiederhole ich mich, worin immanente Kritik bestehen könnte. Vielleicht ganz kurz nur, auch noch, weil Florian Rutter ja auch kurz angesprochen hat, eben diese zwei Texte oder halt sozusagen Themen, Themen, die sich durchaus auch noch anbieten würden. Was ich mir so überlegt habe, wäre zum Beispiel eben diese Überlegungen von Judith Butler da zu Freud und zum Triebbegriff herzunehmen, zum Beispiel zu vergleichen oder kontrastieren mit den Texten von Adorno, die revidierte Psychoanalyse, wo es eben genau um das geht, beziehungsweise um die Auseinandersetzung von Marcuse mit Erich Fromm, wo es genau auch darum geht, weil Fromm ja sozusagen sich auch von der klassischen oder von der traditionellen Psychoanalyse darüber entfernt hat, dass er eben versucht hat, diesen Triebbegriff gesellschaftlich zu fassen. Sozusagen diese Auseinandersetzung von Adorno mit Fromm und dieser Revision zum Beispiel zu vergleichen oder gegenüberzustellen mit dem, wie Judith Butler Psychoanalyse fasst und im Anderen. Und was mir als zweites durchaus interessantes Thema noch eingefallen wäre, zum Beispiel sich diesen Differenz-Text von Derrida herzunehmen, weil er da sehr schön und sozusagen sehr, also wirklich auch sehr explizit das erste Mal ausformuliert, wie diese Differenz zu denken sei und das zum Beispiel gegenüberzustellen mit irgendwie so Aufsätzen von Adorno wie etwa Gesellschaft oder die Einleitung in den Positivismusstreit oder sowas, wo's in beiden quasi um diese Frage der Vorgängigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse geht und sozusagen wie das einzeln gefasst ist. Und also das würde sich auch anbieten. Das wären so Vorschläge von mir, die ich durchaus denke, da wird es einiges geben, was man sich da anschauen könnte. Bitte, ich weiß ein Abschlussworte. Ich will es nur ausschalten. Doch, aber das wollen wir nicht aufnehmen. Hat jetzt wer ein unglaubliches Interesse, halt Abend ein Tutorial zu machen? Wer wird da hinkommen, von denen wir jetzt da sind? Wenn nicht, sind da glaube ich alle recht im Prüfungsstress und so weiter, dann würden wir das auch sein lassen. Und ich meine, mir wird schon Spaß machen, aber allein würde ich auch nicht lassen. Wenn wir Lust haben, dann könnt schon noch, man könnte über einzelne Sachen aus dem Reader reden oder eben Fragen, die noch zu anderen Vorträgen da sind. Ja, wahrscheinlich so. Mache ich das mit meinem Freund. Na gut, ich wünsche schöne Ferien. Ciao.